Ey, jeder braucht eine Person, zu der er flüchten kann in schwierigen Zeiten. Ein Zufluchtsort. Dieser Person sollten wir jeden Tag sagen, dass wir sie lieben, dass wir sie schätzen. Denn jeder Tag könnte der, ach, ihr wisst schon. Ich konnte schon lange nicht verstehen, was ich nur ohne dich täte. Und jeden Augenblick mit dir, wie würde ich ohne dich leben? Denn mit dir erlebe ich immer noch die schönsten Momente. Griff der Teufel nach mir, dann hielt genau sie meine Hände. Jeder Blick gewährt mir eine Sicht in ihre Seele. Hat sie Probleme, sind es nicht ihre, sondern unsere Wege. Wahre Freundschaft, ja, so würde ich uns beide beschreiben. Wenn Lachen nicht von ihr, Gott, bitte, dieser Engel soll bleiben. Führst ihn fort, dann nimmst du mir ein Stück meiner selbst. Und das Stück meiner selbst zerstörte meine innere Welt. Voller Gedanken und Bildern, Girl, ich flüchte zu dir. Und dieser Alltag scheißt der Rap auch aus dem Papier. Sind sie da und reden über unser noch sehr junges Leben. Und wie wichtig es ist, anderen Menschen Liebe zu geben. Trink ein paar Bier und sagen, diese Welt ist zu groß. Nichts, Girl, ich habe gerade meine Welle auf dem Schoß. Guck ich in deine Augen, Baby, blick ich in den Himmel auf. Wird es auch mal übel, machst du dann gar nichts Schlimmes draus. Ja, das nenn ich Sinnesraub, ich greif alle Mittel auf. Deine Worte verzaubern mich und deine Stimme auch. Und geht es mir schlecht, weiß ich, dass du da bist. Ich rede von dir, wenn ich sag, er weiß durch dich, dass er stark ist. Ich greif gern zum Stift, doch meine erste Wahl bist ja du. Meinen Unterarm prägt ein halbes Tattoo. Yvonne, du bist das Highlight deines Tages. Und glaub mir, für dich war Twilight keine Frage. Hiermit sage ich danke, denn ich flüchte zu dir. Aus Freundschaft mit Liebe, wir haben was, wir müssen's riskieren. Ich weiß nicht, was ich machen würde, würdest du weggehen. Mit dir kann ich abheben oder wie ein Jet schweben. Girl, dieser Track dreht von unserer Freundschaft. Du kannst mir das geben, was kein anderes Girl schafft. Cheer! Yeah.